Frage und Antwort. Dass man in seinem Unternehmen vertrauenswürdige Leute braucht, wenn Vertrauen herrschen soll, leuchtet ein. Was macht man aber, wenn man Kunden hat, die diese vertrauenswürdigen Leute beleidigen und schlecht behandeln? Feuern Sie solche Kunden. Ich kenne ein sehr bekanntes Unternehmen, das Kunden, die seine Mitarbeiter ganz offensichtlich immer wieder schlecht behandeln, einen Brief schreiben. Darin wird den Kunden mitgeteilt, dass man mit ihnen keine Geschäfte mehr machen will. Dennoch, eine bessere und intelligentere Lösung wäre es, durch gute Kommunikation eine Lösung in Form einer dritten Alternative zu suchen. Dabei muss man natürlich immer zuerst zuhören.